bis 20 Jahre. Hab bis zum Hintern schwarzes Haar. Papa hat enorme Brüste. Sie weckt in mir die Sexgelüste. Hintern, der ist wunderbar. 10 Punkte Arsch, das ist doch klar. Schade, dass sie mich nicht sieht. Drum sing ich ihr jetzt dieses Lied. Papa, Papa, kann ich so wunderbar. Papa, von ihr jede Nacht, wie sie's mir mit der Zunge macht. Papa, Papa. Gestern hab ich sie gesehen, im Aldi an der Kasse stehen. Ich steh ins Auto und folgt ihr. Die Drecksau wohnt ja neben mir. Eines Abends klingelt an der Tür. Da steht sie, was will sie denn hier? Sie lädt nicht zum Essen ein, denn sie ist nicht gern allein. Papa, Papa, kann ich so wunderbar. Papa, Papa, träum von ihr jede Nacht, wie sie's mir mit der Zunge macht. Papa, Papa. Das Essen schmeckte wunderbar. Ich blieb noch ein paar Stunden da. Stellte Rotwein auf den Tisch und sagte mir, ich liebe dich. Ich küsste sie und wollte mich. Wir liebten uns auf dem Küchentisch. Wir fickten ab, wir fickten böse. In den Arsch und in die Möse. Papa, Papa, kann ich so wunderbar. Papa, Papa, ich träum von ihr jede Nacht, wie sie's mir mit der Zunge macht. Papa, Papa. Und die Moral von der Geschichte: ohne Ficken geht es nicht. Papa, Papa, kann ich so wunderbar. Papa, Papa, ich träum von ihr jede Nacht, wie sie mir was zu essen macht. Papa!